herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von System Matters. Mit mir dabei ist der Matthias. Hallo. Und der Patrick. Ja, der Patrick scheint nicht da zu sein. Na gut, dann wird das alles hier an Matthias und mir hängen. Okay, Matthias. Ob wir die Lücke füllen können. Man weiß es nicht. Gut, was gab's denn die Woche über? Ja, wir haben uns am Donnerstag Inglourious Basterds angesehen, den neuen Streifen von Tarantino. Jo. Ja, bitte starte du, Daniel. Der Film ist interessant, aber er hat seine Längen. Ich muss ehrlich gestehen, also ich mag eigentlich auch langsame Filme, also ich muss nicht immer nur Explosionen haben, wie Matthias. Ja, wenn ab und zu mal ein Auto explodiert. Wobei, da war die typische Szene, da kann ich mich nicht beklagen. Also lange habe ich nicht mit meiner typischen Meinung durchgehalten. Wann stirbt denn endlich der Erste? Das kann man nicht sagen. Ich möchte auch schon mal vorwegnehmen hier, ich sehe es nämlich gerade, bei IMDb mittlerweile Nummer 106 bei einer Wertung von 8,6 von 10. Das ist also, ja, das ist schon sehr gut, muss ich sagen. Und traurig, meiner Meinung nach. Aber Man muss überlegen. Also gut, der Anfang des Films, also der Film hat viele Western-Elemente, würde ich sagen. Also diese langsamen Momente, die wirklich bis zur Nervenanspannung gedehnt werden. Das ist ja schon Tarantino-haft. Sowas macht er ja öfters. Das Problem ist nur, der reizt das so aus. Ich hatte wirklich das Gefühl, ne, und da bleibe ich bei, als hätte dem mal niemand gesagt, ja, ist ja schön und gut, aber jetzt kürzt den Mist mal bitte auf 1,5 Stunden. Ja, ja. Das hätte den Film wirklich nur besser gemacht. Denn ich bin derselben Meinung, es waren sehr tolle Szenen drin. Nur haben die unheimlich lange gebraucht, um dann aufeinander aufzubauen. Also die Vorbereitung auf die dramatische Szene am Ende war so unfassbar lang. Und das war so lang, dass also ich nicht nur am Ende das Gefühl hatte, oh, der Film hatte ein paar Längen, sondern ich saß da, okay, aber zugegeben, ich bin der ab und zu mal das explodierende Auto haben muss. boah, habe ich mich gefreut, jetzt lass den Film, ne? Endlich ist der Film vorbei. Und das ist ja, aber kommen wir mal zu den guten Szenen. Also der Christoph Waltz als Judenjäger ist wirklich genial. Also der hat überzeugt. Der spielt alle an die Wand. Mich auch beeindruckt. Und ich sag mal, wenn man dann vielleicht in den Film geht wegen Brad Pitt und vielleicht gibt es einige unter euch wegen Til Schweiger, dann achtet mal genau auf Hans Lander, das ist Christoph Waltz, beziehungsweise eher im Film als der Judenjäger bekannt. Aber dann will ich direkt die Warnung auch vorweggeben, dass ich weiß gar nicht, ob wir das noch so in der Rückfahrt zur Sprache gebracht haben. Der Trailer ist natürlich beeindruckend. Ne? Im Trailer geht es nur um die Bastards. Man sieht nur Richtig. Brad Pitt, der mit seinen Jungs dann Nazis schlachtet. Und ja, im Film selber sind das, ich glaube, der kriegt gerade mal ein Kapitel von 5, glaube ich, in denen die Bastards vorgestellt werden, in denen die wirklich in Aktion treten. Und dann sieht man ihn erst, glaube ich, wieder im allerletzten Kapitel, wenn sozusagen im Finale die einzelnen Handlungsstränge ineinander geführt werden. Wobei man dann aber zumindest sagen kann, man sieht unseren Lieblingsdarsteller sozusagen, Christoph Waltz, eigentlich den gesamten Film durch. Ja, ich würde ihn auch als die Hauptperson bezeichnen. Also die Brad Pitt-Figur ist sozusagen, also wirklich, der ist nur ein Nebendarsteller, könnte man fast sagen. Ich meine, großartige Szenen dabei, wenn die sich als Italiener verkleiden, ist also herrlich. Ja, das war gut. Okay. Das ist spitze. Ich will aber Diane Krüger nicht unerwähnt. Ja, richtig. Sollte man auch nicht. Ebenso wie Til Schweiger. Ja, komm, Til Schweiger, den haben sie wenigstens ganz gut porträtiert. Der Typ redet Weil er nicht viel, viel redet. Ne, der hat da seine ziemlich Tarantino-mäßig übertriebenen Gewaltszenen. Und der wird von Anfang an als jemand dargestellt, der nicht viel redet. Und das passt eigentlich so ganz gut auf ihn. Aber Diane Krüger, das ist die junge Dame, die auch schon bei Das Vermächtnis des Geheimbuches. Genau, und die Disney, das Vermächtnis Indiana Jones. Ja, wobei jetzt weiß ich gar nicht, ob die in beiden oder in nur einem. Den die ersten war, glaube ich, in ich. Auf jeden Fall fand ich die da schon furchtbar. Und in dem Film hatte ich auch dann das Gefühl, da treffen jetzt die, die deutschen Darsteller aufeinander. Einmal haben wir meiner Meinung nach die schlimmste und da jetzt wirklich das, die Hauptfigur mit der besten Leistung des gesamten Filmes und die treffen dann auch, glaube ich, erst im Finale aufeinander und ja. Da konnte ich mich im Kino auch nicht zusammenreißen, muss ich sagen. Und musste ich dann doch kommentieren. Ich habe gehört, im Original ist der Film also durchgängig auch, ja, also viele Untertitel muss man lesen im Original. Also die Deutschen sprechen dann auch Deutsch. Ich denke, das ist für die Amerikaner eine Offenbarung, wenn Deutsche sich sozusagen selbst spielen, gerade als ja, Nazi-Soldaten. Ja, was bleibt da noch zu sagen? Die Szene, in der die Soldaten Charade spielen, ist eine der schlimmsten gewesen. Wahrscheinlich ist es irgendeine Anspielung auf einen Film, aber wenn ich die Anspielung nicht verstehe, ist es mir ein, ja, dann bringt mir das nichts. Dann haben wir sie alle drei nicht verstanden. Ja, und also, es schien mir so, als würden die meisten im Publikumssaal es ebenfalls nicht verstanden haben. Aber ich kann verstehen, worauf er hinaus wollte. Er wollte die Leute so als Menschen darstellen. Also, und die werden ja dann, ach, das Problem ist, ne, wer den Film noch gesehen will, wahrscheinlich reden wir ihn gerade völlig kaputt. Das ist ja das Problem. Also ich hab davon erzählt im Kreis und ja, ist ein Tarantino-Streifen, also viele denken dann sofort an Pulp Fiction oder fanden vielleicht noch gerade die Kill Bill-Reihe ganz gut. Und bei dem Double Feature mit Death Proof und Planet Terror hört es bei vielen auf. Da bin ich mir mit vielen einer Meinung, dass das jetzt nicht so ganz unser Geschmack getroffen hat. Aber und bei dem Film habe ich mich auch schwer getan, den Leuten das direkt zu empfehlen. Aber ja, ich bleib dabei. Es sind tolle Szenen, aber man muss sich darauf einstellen. Teilweise habe ich das Gefühl, boah, hätte ich mal ein Buch mitgebracht. Ja. Es ist definitiv kein schlechter Film, aber der Trailer lässt was völlig anderes vermuten. Das sowieso, genau. Kein Actionfilm, also gar nicht. Also wenn dann hier Goebbels, ich weiß nicht mehr, wer ich ja darstelle, das ist, sich mit Frederik Zoller alias Daniel Brühl da hinsetzt und die dann die Nieren eine halbe Stunde lang, gefühlt zwei Stunden, dann ist das nicht mehr schön. Und der Inhalt der ganzen Szene war auch im Nachhinein, ja, ich habe mir das auch nicht verkneifen können. Völlig sinnlos, zwecklos, kein Inhalt gerade rübergebracht. Warum habe ich mir das gerade eine halbe Stunde lang angesehen? Und das Traurige ist ja eben, ne, wie wir dann feststellen, die schauspielerischen Leistungen sind ja eigentlich alle durchgängig ganz gut. Die Verkleidungen sind toll, die ganzen, also die Szenen sind klasse, die Atmosphäre ist toll. Also es ist ja, passt ja alles wunderbar. Oh, und ich meine, du bist ja jetzt kein Freund des deutschen Films, aber es sind gute deutsche Darsteller da. Die haben sich ein paar Leute rausgenommen. Jetzt hängt das nicht an Til Schweiger auf. Ja, es waren auch ein paar andere gute Leute dabei. Okay, wobei wir können als super Beispiel natürlich dann direkt Christoph Waltz nennen, der uns dann so gut gefallen hat. Den kenne ich nur aus einer schrecklichen Biografie über Roy Black. Ja, ich sag mal, wenn ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie heißt der Kriminalist? Ist egal, auf jeden Fall. Der den Tavernenbesitzer genau, spielt. Genau, genau. Also da waren viele Leute, die auch keine wirklich großen Rollen haben, aber die man, wenn man jetzt vielleicht mal einen deutschen Film gesehen hat oder auch mal einen Tatort gesehen hat, dann kommen einem die Gesichter bekannt vor. Und wir haben ja auch nicht viele Darsteller in Deutschland. Das heißt, wir sehen die Gesichter immer wieder und wieder. Darum, so ist das eben. Okay, dann kann ich noch nicht mal viel entgegnen, ja, ist so. Aber man muss sagen, die sie sich rausgesucht haben, jetzt vielleicht, ja, okay, das ist unser eigenes Problem mit Til Schweiger, die anderen sind eigentlich alle ganz gut. Okay, und mein eigenes mit Diane Krüger. Okay, wobei, die hat dir auch nicht gefallen, oder? Nee, außerdem heißt sie ja Krüger. Diane Krüger. Krüger, ja. Gut, lassen wir das. Trotzdem, also der Film, wenn man sich auf was anderes einstellt, sollte man den Film eigentlich sehen. Also allein wegen der Leistung von Christoph Waltz sollte man den Film gesehen haben. Das ja, lohnt sich. Die Startszene direkt, die... Ja. Die war lang, aber die hatte... die wie lässt die Haut unserer gefrieren. Freunde sagte, also, der hatte Tension. Da war Tension ja, da. Genau. Ja. Die hat mich auch auf den Platz gehalten. Da muss ich sagen, da war ich angespannt. Ja. Wenn der Jugendjäger sozusagen das erste Mal in Erscheinung trifft und dann... Ja, okay, dann wollen wir die Szene natürlich nicht spoilern. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Das sind Präludien. Woher kennen wir Präludien, Matthias? Woher kennen wir Präludien? Haben wir schon welche gespielt? Doch, wir haben... Nee, das war ja nicht wirklich ein Präludium, was wir bei... Na, wie heißt es? In den Western gespielt haben. Oder lässt du das als Präludium durchgehen? Nee, das war kein Präludium. Da hat man ja dann andere Charaktere genommen. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man sie aus der World of Darkness-Reihe kennt. Sprich Vampire, Mage, Changeling, Werewolf und so weiter. Okay, also ne, es geht hauptsächlich darum, den Anfang eines, also ne, bei diesem Setting ist ja irgendwann, die haben etwas Gleiches, dass eine normale Person in irgendeiner Form umgewandelt wird, und beim Vampir ist das jetzt vielleicht erstmal am bildhaftesten, Person XY wird auf einmal aus dem Leben herausgerissen und zum Vampir. Und das Problem ist, bei den Settings wird dieser Punkt ja doch meistens ausgelassen, und man startet natürlich mit einem Vampir als Startcharakter und fängt dann an, das Spiel zu spielen. Und ein Präludium soll sozusagen diesen Anfang kitten, indem man nochmal vielleicht, ja, und das über die Länge können wir jetzt schon wieder diskutieren, indem man spielt, wie derjenige jetzt zum Vampir geworden ist, zum Magus, zum Werwolf oder auch ne, jetzt setze ich vielleicht mal wieder auf Warhammer um, ne, meine persönlichen Beispiele jetzt von jetzt an. Wie die Leute, das hatte ich bei mir selbst schon überlegt, wie die Leute in den Dienst des Inquisitors kommen. Ne? Weil jeder hat vorher irgendwas gemacht, hat einen Beruf. So, und dann muss er natürlich auch jetzt in meinem Fall irgendwas geleistet haben, um sozusagen von einem Inquisitor entdeckt zu werden. Und da hatte ich auch erst überlegt, spiele ich das aus. Und das wäre natürlich dann in dem Falle auch ein Präludium. Ist das denn ein fester Bestandteil des Warhammer-Spiels? Also gibt es da ein Kapitel über Präludien? Nein, also nicht im Hauptbuch, aber sind ja schon ein paar zusätzliche Werke rausgekommen, unter anderem, ja, kann man so als Spielerbuch nennen, ich glaube Handbuch des Inquisitors, da bin ich mal gespannt drauf, da könnte vielleicht dazu was drinstehen, aber ja, machen wir uns doch nichts vor, man fängt wie bei der World of Darkness natürlich bei der Charaktererschaffung mit einem fertigen Helden an, in dem Fall mit einem fertigen Akolyten eines Inquisitors. Wichtig war mir nur eben, dass in diesem World of Darkness Settings eben diese Präludien auch durchaus ein fester Bestandteil sind vom eigentlichen Spiel. Dieses Präludienkonzept kann man aber eigentlich für alles verwenden, theoretisch gesehen. Also wenn man jetzt nicht gerade eine unheimlich schnelle Kampagne spielen möchte, wo vielleicht diese Präludien unnötig verlangsamen, da würde ich die vielleicht nicht einsetzen, aber wenn man sozusagen ein kurzes Spiel vor der eigentlichen Kampagne haben möchte, in dem die Spieler sich sozusagen mit dem Charakter ein wenig vertrauter machen, indem man sozusagen Alltagsszenen spielt, dann ist das, denke ich, eine ganz gute Idee, sowas nach der Charaktererschaffung sozusagen zu bauen. Ja, Moment, was meinst du mit, also für mich geht es immer darum, den Übergang zu symbolisieren, den will ich ja spielen, ich will doch nicht das Alltagsleben spielen. Ja, aber du spielst ja sozusagen, wenn du, bevor du dich in einen Vampir verwandelst, geht es ja darum, dass du vorher ein Mensch warst, der auch ein Leben bisher hatte. Und dann ist es ja wichtig, sozusagen einen Teil dieses Lebens, also so einen gewissen Punkt, eben dann auch nochmal wiederzuspielen, um dem Charakter sozusagen etwas näher zu kommen. Ja, aber dem Hintergrund des Charakters näher zu kommen. Ja, aber ich spiele doch dann den Teil, bei dem es dann direkt zur Sache geht. Bei dem, also ich starte dann das Präludium mit vielleicht seinem normalen Arbeitsablauf und Lebensablauf, wie der auch immer anfängt. Und ja, aber ich meine, ich kann ja nicht, ich nehme doch nicht 20 Minuten Zeit oder vielleicht auch einen halben Spielabend und spiele mit dem seinen normalen Arbeitsablauf rüber, ne? Wie er sich duscht, wie er Frühstück macht und so weiter. Nein, also das es muss ja schon... Und darauf wollte ich... Es ist natürlich zielgerichtet, das ist richtig. Und darauf wollte ich jetzt nur nochmal zurückkommen, weil du sagtest, das kann man eigentlich bei allem machen. Das ist jetzt, wie gesagt, für mich sind Präludien dafür da, um diese Schnittstellen zu binden, wenn diese Charaktere irgendwie aus dem Normalen in das Übernatürliche wechseln. Oder ja, nicht mal unbedingt Übernatürliche, aber zumindest zu den Akteuren dieses Rollenspiels werden. Bei zum Beispiel D&D und DSA sehe ich jetzt zum Beispiel nicht, warum ich da, was für Präludien ich da spielen könnte. Denn schließlich haben die Charaktere ihre Welt nie so verlassen. Das ist richtig, aber du kannst natürlich die Zeit des Charakters vor dem Abenteurerleben sozusagen spielen. Also die Hintergrundgeschichte, wie als ich 16 war, ist mein ganzes Dorf von Orks überfallen worden und das hat für immer eine tiefe Narbe in meinem... Ja, okay, dann spielst du natürlich solche fixen Punkte, aber du würdest ja nicht nachspielen, wie der Söldner vorher 10 Jahre in der Garde so und so gedient hat. wenn da eine wichtige, du musst eine wichtige Szene aus dem Leben nehmen. Irgendwas, was den Charakter sozusagen beschreibt, was im Hintergrund ist. Wenn der zum Beispiel einmal gegen seinen Hauptmann gekämpft hat mit dem Schwert, weil der Hauptmann wollte beweisen, dass er viel besser kämpfen kann als der Söldner. Und der Söldner schlägt ihn dann zu Boden und das hat ihm der Hauptmann dann nie verziehen und er hat ihn dann immer die Nachtschichten gegeben und so weiter und das hat ihn dann letztendlich geprägt. Dann ist das eine Szene, die hilft, den Charakter sozusagen mehr zu verstehen und dann auch mehr in den Hintergrund zu gehen. Aber bevor wir uns jetzt um konkrete Beispiele sozusagen kümmern, können wir uns ja erstmal die Methode angucken, also wie man das genau gestaltet, so ein Präludium. Okay, dann würde mich natürlich hauptsächlich erstmal interessieren, wie das in dem, wie sagtest du, im... Changeling habe ich. Ach so, weil du sagtest, in dem Vampire, in der World of Darkness, da ist das abgedeckt. Zumindest würde mich da jetzt direkt erstmal interessieren, wie ist das denn dann, weil da hatten wir uns vorher kurz drüber unterhalten, wie ist das denn zeitlich abgedeckt? Was stellen die dir als Beispiel da? Jetzt ein ganzer Spielabend, 20 Minuten vorher oder wie machen die ja, das? Ja, die Frage ist dabei, wie man das generell gestalten möchte. Also man hat sozusagen die Möglichkeit als Spielleiter entweder dieses Präludium zu erzählen, das heißt, ich mache einen Monolog zu dem Spieler. Das ist im Grunde das, was du bei Warhammer gemacht hast, als du uns so einen Zettel gegeben hast, auf dem die Hintergrundgeschichte steht, was bis daher passiert ist. Oder du spielst es wirklich aus. Und wenn du es ausspielst, musst du natürlich überlegen, mache ich mit jedem Spieler eine kleine Solo-Mission, treffe ich mich mit ihm vielleicht sogar außerhalb des regulären Spielabends und spiele mit ihm 2-3 Stunden lang. Oder mache ich das an einem Spielabend und bringe, was weiß ich, ihn in 30 Minuten dann in die Hände des Vampirs? Oder mache ich es so, dass die gesamte Gruppe gleichzeitig sozusagen vom Vampir gebissen wird oder von den Feen geraubt wird? Und da gibt es natürlich schon sofort das Problem. Wenn du sozusagen deine 3 Spieler vor dir sitzen hast und du nimmst jetzt den ersten Spieler raus und willst mit ihm dann ein Solo-Präludium spielen, was machen die anderen beiden SpielerInnen da? Deswegen. Die sitzen ja dann nur rum. So. Da gilt für mich genauso der Grundsatz wie bei Einzelmissionen oder ähnliches. Das darf nicht zum Alltag werden. Und genauso wenig sollte das Bestandteil, ein fester Bestandteil für ein Präludium sein, dass man erstmal die Gruppe trennt und mit jedem Einzelnen spielt. Also da meine ich auch immer, ja komm, deswegen treffe ich mich hier nicht mit meinen Freunden und will hier gemeinsam Rollenspiel spielen, ne? Damit ich jetzt mit einem Spielleiter auf dem Klo verschwinden muss oder die anderen müssen würde sich ins Bad und oder in den Hinterraum und müssen jetzt warten, bis ich hier alleine mit meinem Spielleiter das hier ausgespielt habe. Genau, da bietet sich natürlich an und hier lohnt sich vielleicht ein Blick zurück in unser Episodenarchiv, das Living Cities Konzept zu nehmen. Das heißt also, wenn der eine Spieler hier während einer Polizeistreife in der Nacht von einem Vampir gebissen wird, dann spielt der zweite Spieler den Partner des Polizisten und der dritte Spieler spielt dann den Vampir. Und so hat man sozusagen alle Spieler in einem Spiel drin. Aber wir spielen das Präludium von Spieler 1. Also die Idee hat mir, als du vorhin darauf kamst, hat mir sofort gefallen. Also das muss ich sagen, wenn diese, mein Vorschlag wäre aber jetzt, oder auf worauf ich dann kommen würde, jetzt vielleicht auch bei Warhammer, was ich da gemacht hätte, wäre sozusagen wahrscheinlich erstmal der einfachste Weg. Und das war jetzt dein letztes Beispiel, nämlich die Gruppe komplett das Präludium spielen lassen. Genau. Das mag nicht immer besonders realistisch sein, ne? Tolles Beispiel, ne? Bei Vampire ist das ja allein schon deswegen schwierig. Warte mal, wenn die jetzt aber alle von einem anderen Clan sind, wie gebe ich denn das rüber? Aber die wurden alle vom selben Vampir gebissen, aber haben jetzt aber andere Clan-Fähigkeiten, das passt ja gar nicht zusammen. Also da trifft notwendigerweise auf ein paar Probleme. Aber das hätte ich wahrscheinlich der Einfachheit halber so ähnlich gemacht. Aber okay, das mit dem Living Cities Konzept ist wahrscheinlich schwieriger, weil natürlich wieder, da ist ja die Frage, wir haben ja gerade überlegt, wir wollen das auf einen gewissen Punkt bringen, auf ein wichtiges Ereignis, ob das der Biss des Vampirs ist oder die Initialisierung, ob das der große Unfall ist oder wie ich mich bewiesen habe, soll das dann, das wäre jetzt wieder die Frage, soll das vorher klar sein? Weiß das nur der Spielleiter? Weiß das Spieler, vielleicht der Spieler 1, von dem ich das Präludium spiele, und der Spielleiter? Aber die Frage ist dann, wie interagieren dann im Living Cities Konzept meine anderen Spieler dazu? Ja, du musst dann im Grunde, also als Spielleiter musst du natürlich wissen, worauf das hinausläuft. Und im Grunde müssen die anderen Spieler dann ja, Notizen haben, wo dann draufsteht, sorgt dafür, dass er gebissen wird und was weiß ich, sorgt dafür, dass er in den dunklen Keller alleine geht, während du draußen die andere Gasse untersuchst. Das kostet natürlich ewig mehr Mühen, als wenn du einfach nur sagst, du improvisierst und ne, dann kommt der Taxifahrer und du sagst einfach, hier, Patrick, du übernimmst. Ne? Du übernimmst Taxifahrer 1. Also so musst du natürlich, so hast du ja dann auch ja, hast ja auch ein festes Cast an Charakteren, die du natürlich dann schon mit kurzen Absätzen versehen musst, damit die ihren Part auch spielen. Ne, das ist ja natürlich. Man schränkt natürlich auch so ein bisschen die Freiheit ein, das ist klar. Aber es geht ja darum, dass wir das nicht 4 Stunden lang spielen. Also meiner Meinung nach, ich würde das vielleicht 30 Minuten lang spielen und dann ist man damit durch. Dann ist das Präludium für Spieler 1 fertig und dann widme ich mich Präludium von Spieler 2. Und ich denke, das könnte auch gut funktionieren. Ich habe aber auch ein konkretes Beispiel dafür. Also ich habe mir das Changeling-Regelwerk angeguckt, ein wirklich sehr schönes Setting, in dem es um Feen geht. So Richtung Pans Labyrinth ist sozusagen ein Atmosphäre-Beispiel oder eben auch Niemalsland von Neil Gaiman ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür. Dass, und wobei wir bei beiden Werken können wir direkt eigentlich schon unseren Daumen nach oben geben. Ne? Ja klar, sollte jeder die gelesen sind haben. Beide gelesen bzw. gesehen. Gelesen und gesehen, ja. Okay, worum geht's? Ist eigentlich schnell geklärt. Das Präludium ist dann in 3 Abschnitte geteilt. Wir spielen einmal den Alltag des Charakters. Das heißt, was machen die Charaktere in ihrem Alltag? Bei Changeling ist dann sozusagen das Thema, das Gesamtthema des Spiels, sozusagen der Verlust des normalen Lebens. Das heißt also, in meinem Präludium sollte ich im Alltag irgendeine Szene haben aus meinem Leben, die mir wichtig ist. Und dann haben wir sozusagen, der Außenseiter, der eine Szene aus seiner Kindheit erlebt, bevor er von den Feen dann geraubt wurde. Das könnte dann zum Beispiel so ein Streit zwischen den Eltern sein, der dann dazu führt, dass er von zu Hause aus abhaut. Bei Living Cities würde ich dann zwei Spielern die Eltern geben, die sich dann streiten, vielleicht auch dann mit dem Sohn interagieren, am besten natürlich mit dem Sohn interagieren. Vielleicht ist der Sohn der Grund für den Streit und er schleicht sich dann aus dem Haus und da kann man dann noch gucken, ob er dann sozusagen mit Würfelwürfen sich auch heimlich rausschleichen kann und so weiter oder nicht. Ne? Und die Eltern erwischen ihn, es gibt vielleicht dann nochmal eine Tracht Prügel und so weiter und so weiter. Dann haut er dann sozusagen ab, er schafft es dann und dann kommt sozusagen dann der zweite Teil des Präludiums, der eigentliche Raub. Die Spielercharaktere werden in diesem Setting von Feen geraubt und in das Feenreich sozusagen verschleppt. Und das Feenreich ist ein unglaublich schöner Ort, der aber auch gleichzeitig sehr grausam ist. Das Thema ist sozusagen Beautiful Madness. Die Frage ist dann, wie wurde der Charakter geraubt? Und vielleicht streunt dann der Außenseiter jetzt so durch die Straßen, versteckt sich vor der Polizei, vielleicht nimmt einer der Spieler dann die Rolle eines Polizisten, der ihn dann sucht. Und er geht dann zum Beispiel unter so eine Brücke, versucht da die Nacht zu verbringen und unter der Brücke lebt dann so ein Troll. So. Und der Troll entführt ihn dann und bringt ihn ins Feenreich. Und dann gibt es einige Szenen vielleicht in diesem Feenreich, ganz kurz. Einer der Spieler könnte hier den Troll spielen, ein anderer könnte dann den Herrscher dieses Feenreiches spielen oder dieses Teil des Feenreiches. Dann hat man vielleicht noch 1-2 Szenen, wie er dann sozusagen in diesem Feenreich misshandelt, gefoltert und wird und was ihm dann sonst noch da passiert. Und dann kommt der letzte Teil des Präludiums, das wäre dann die Flucht. Denn es ergibt sich dann irgendwie die Möglichkeit, diesem ganzen Wahnsinn, diesem Irrsinn dann zu entkommen. Und man ist zurück in der wirklichen Welt. Allerdings hat man sich selbst verändert. Man hat während der Zeit im Feenreich feenhafte Züge angenommen, hat vielleicht kleine Hörner oder die Haut ist leicht violett und die Ohren etwas länger und spitzer. Man ist so zu einem Wechselbalg geworden. Dann ist sozusagen das Präludium zu Ende. Denn dann ist man zurück in der Welt und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Nicht nur ich habe mich verändert, auch die Welt hat sich dann daraufhin verändert. Und das wären sozusagen 3 Punkte, wie man so ein Präludium aufbauen könnte. Ich bei Vampire wäre es dann ein bisschen anders, denke ich. Da ist auch das Kapitel selbst für Präludien etwas kürzer. Da geht es natürlich dann darum, wie man dann diesen schwarzen Kuss bekommen hat von dem Vampir. Und wie man sich dann in die erste Szene dann, wie man sozusagen vielleicht einen Menschen dann das Blut aussaugt. Und bevor man dann in die Vampirgesellschaft dann so reingeführt wird. Und dann fängt im Grunde die Kampagne an. Also das wäre sozusagen dann der Teil, wo dann die Kampagne losgeht. Und ich denke, so ähnlich könnte man das auch bei Warhammer machen. Also das heißt, du könntest den Charakter erst starten mit dem normalen Auftrag, den er dann hat. Dann irgendein, daraus ergibt sich dann diese Aufgabe für die Inquisition. Ja, ich hätte mich immer jetzt, oder bei einer Vorbereitung habe ich mich schwer getan, dann zu überlegen, inwieweit müssen die Spieler eigentlich alle dann davon integriert sein oder involviert sein, was gleich passieren soll. Ne? Also, oder dann kann man sich überlegen, ist das vielleicht für den Spieler selbst eine Überraschung? Aber auf der anderen Seite, vielleicht möchte man das je nach Setting nicht. Vielleicht hat er den Hintergrund ja auch selber gestrickt und möchte den jetzt so gerne gespielt haben, wie er das sich sozusagen gedacht hat. Und nicht der Spielleiter ist derjenige, der jetzt mal sagt, so, ich gebe dir jetzt mal hier den Eintritt, ob es dir passt oder nicht. Ne? Also bei diesem, beim Feenraub kann man das durchaus machen, wenn man als Spielleiter gewillt ist, weil dann ist das sicherlich eine nette Überraschung. Da wären, glaube ich, alle dann hätten ihren Spaß, wenn man sozusagen selbst überrascht davon ist und spielt, wie man jetzt in die Feenwelt geraubt wurde und was man da selbst erlebt hat. Aber bei sämtlichen, ja, ich sag mal, bei Kampagnenlasting und auch bei Warhammer, wo ich sag mal ja bei der Charakterentwicklung schon vielleicht viel dahingehend reinsteckt, dass man sich vorher überlegt hat, wo kommt der her und wo will ich mit der Entwicklung des Charakters selbst hin. Da möchte man vielleicht die Kontrolle selbst nicht aus der Hand geben und gibt dann sozusagen an, dieses so in der Art sollte mein Präludium aussehen. Ja, aber man kann ja so vorschlagen, wie das aufgebaut werden soll und der Spielleiter nimmt dann Aspekte daraus und konstruiert das dann. Ich denke, das ist durchaus möglich. Also ich muss sagen, ich stelle mir das auch ganz nett vor. Ich hätte wahrscheinlich sogar, das ist ja das Problem, gerade jetzt müssen wir das Ganze mal auf den wirklichen Spielabend runterbrechen. Ja, der machen wir uns ja nichts vor. Es ist ja immer noch der Start des Spielabends, an dem alle erstmal so ein bisschen reinkommen müssen. Und ich weiß nicht, ob dann, ja, wenn du sagst 20 Minuten, dann ist das für viele wahrscheinlich gerade die Phase, in der sie überhaupt erstmal warm werden müssen. Dann hat der erste Charakter schon Pech gehabt, weil sozusagen die Leute noch gar nicht 100% geben können. Oder, bleiben wir bei können. Und wenn ich jetzt sage, wie gesagt, bei mir wäre sozusagen diese Gruppendynamik drin gewesen, das hätte ich dann irgendwie versucht so darzustellen, dass die Gruppe sozusagen gemeinsam irgendwas Tolles erlebt hat, um sich sozusagen der Aufmerksamkeit eines Inquisitors gewahr zu werden, dann hätte ich da sicherlich etwas mehr Zeit für investiert. Also Spielzeit, Vorbereitungszeit, können wir gleich auch nochmal drüber reden, was man dem Spielleiter abverlangen kann und was nicht. Aber bei der Spielzeit selbst würde ich dann natürlich auch wieder einplanen, ja, die Leute brauchen vielleicht erstmal eine halbe Stunde bis Stunde, die man vorbereitet, um dann erst sozusagen das dicke Ende kommen zu lassen. Denn das Präludium soll sozusagen ein großes Ereignis haben, was die Leute einführt. Aber das ist gerade das Problem, dass ein großes Ereignis am Anfang steht, wo wir eigentlich als Spielleiter immer sagen, oh, das ist immer schwierig. Gerade am Anfang des Spielabends direkt darf man nicht mit einem dicken Hammer kommen, sozusagen. Deswegen ist es schwierig, auch mit einem neuen Kampf anzufangen oder ähnliches. Und beim Präludium, da fordere ich das ja geradezu heraus. Ja gut, ich meine, es ist ja nur ein Einstieg in die Kampagne. Also der eigentliche Brüller soll ja dann die Kampagne sein, ne? Darum, ich würde den, klar, es ist natürlich schade, wenn du jetzt die großartige Einstiegsgeschichte hast, die tragische Dramatik, die widerfährt. Aber ich sag mal, guck mal, bei sowohl der Raub als auch der Kuss, als auch, also das können alles und sind sehr einschneidende Erlebnisse, die sozusagen schon fordern können, dass man das vernünftig spielt und da vielleicht etwas mehr Zeit als 20 Minuten für opfert. Und bei dem, das kann ich vielleicht noch irgendwie runterbrechen. Aber bei Warhammer hätte ich jetzt schon gesagt, da ist das Problem, dass ich ja irgendwas Wichtiges und Spektakuläres geleistet haben muss, um mich sozusagen in dieser Welt von Billionen überhaupt herausgesetzt zu haben, damit jemand aufmerksam auf mich wird. Und ja, also da sehe ich jetzt, ne, dieser lockere Einstieg sozusagen, um den Charakter einzuführen, ja, es ist bei Warhammer schon wieder, ja, sehe ich da schwierig. Okay, Präludien, also man muss natürlich sagen, generell denke ich, kann man ein Prequel sozusagen immer vor jeder Kampagne spielen, denke ich. Also ich könnte mir jetzt nichts vorstellen, wo das nicht passt. Außer vielleicht, wenn ich wirklich so einen harten One-Shot mache, der auf Schnelligkeit getrimmt ist, wo die Handlung hoppla hopp kommen muss und der daraus seinen Reiz gewinnt. Dann ist vielleicht so ein etwas langsamerer Einstieg durch dieses Präludium, wo die Handlung so reinsickert in die Charakter, in den Charakterhintergrund, vielleicht nicht so geschickt. Aber normalerweise, finde ich, kann man das für alles einsetzen. Klar, es ist für einige Sachen schwerer, wie jetzt hier die, sagen wir mal, den Warhammer Showdown direkt am Anfang des Spielabends dazu haben. Aber generell, also ich könnte mir sowas für Cthulhu gut vorstellen. Oder auch für eben diese Fantasy-Bereiche, wo man eben das Leben vor dem Abenteurer-Dasein spielt. Ja, aber bei Cthulhu wäre ja schon wieder interessanter. Da hast du doch eigentlich Spieler im, ich will nicht sagen Regelfall, aber du hast ja oft genug, zumindest bei uns Spieler, die noch nicht sozusagen vom Mythos berührt wurden. Ja. Da habe ich ja gar keinen Knall, den ich sozusagen spielen kann. Da kann ich ja im Grunde nur, und da wird es, glaube ich, da muss man dann wieder aufpassen, weil irgendwas muss das Präludium ja bringen. Ich kann nicht, ich will noch nicht mal 20 Minuten darauf verschwenden, wenn das Präludium in dem Fall heißt, dem man 10 Minuten zu erklären, was er da gerade als Bibliothekar gemacht hat, seine ganzen Jahre lang, und sozusagen seinen Lebenslauf zu erzählen. Klar, ist natürlich richtig. Da musst du natürlich dann schon einen Teil aus der nachfolgenden Kampagne, denn das Präludium steht ja niemals alleine, sondern ist ja immer nur ein Teil der Kampagne, die dann danach gespielt wird. Und wenn du jetzt beispielsweise die Kampagne hier Berge des Wahnsinns oder sowas nehmen würden, dann würde ich natürlich schon irgendwie einen Teil der Kampagne in das Präludium reinpacken. So ein, was weiß ich, es kann durchaus sein, dass der Charakter vielleicht schon mal ein Mythosbuch gelesen hat. Das ist ja durchaus möglich. Und ihm dann eine Offenbarung sozusagen erschienen ist. Ja, ja, also unter den Voraussetzungen, klar, klappt das. Das fände ich jetzt nur, wäre dann wieder... Ja, das Problem ist, wir spielen Cthulhu immer One-Shot-artig. Das heißt, wir bauen nicht viel über unsere Charaktere auf. Das ist sicherlich ein Problem dabei. Aber ich denke, für so ein Kampagnenspiel eignet sich das. Interessanter muss ich sagen, was ich dann, also wir haben ja als Präludium gesehen die Entwicklung deines Hauptcharakters. Aber ich meine, das ist dann wieder ein ganz anderer Themenbereich, wenn ich sage, ich fand das auch toll bei dem Wild-West-Szenario. Als es darum ging, sozusagen am Start weg 20 Minuten andere Leute zu spielen und sozusagen so einen kleinen eine kleine Szene zu spielen, die unabhängig von den Spielern passiert, aber also sehr abhängig vom Geschehen selber ist und sozusagen schon mal den Spielern selbst zeigt, womit wir es gleich zu tun haben. Vielleicht schon mal den Bösewicht irgendwie vorstellt oder was auch immer, oder zumindest den Plot andeutet, um den es nachher gehen soll. Ein Präludium kann auch ein Einstieg sozusagen in den Spielabend sein. Das kann man durchaus machen. Aber da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Und ich denke, da sollten wir auch nochmal einen Podcast zu machen zu diesem Thema. Denn gerade am Anfang eines Spielabends ist ja doch, es wird ja immer besser im Laufe des Spielabends. Gerade der Anfang kann etwas schleppend sein. Und ich denke, das gibt es wohl in allen Runden. Aber bei uns ist es eben sehr extrem, weil wir auch nur sehr kurz spielen. Und in 4 Stunden... möchte man ja auch mit seiner Handlung vorankommen und man möchte ja auch was gespielt haben. Und wenn dann gerade der Anfangsbereich, sagen wir mal, dass 30 Minuten wegfallen, nur weil man nicht in seiner Rolle drin ist oder weil man nicht eben nicht zur Höchstleistung aufgelegt ist, gerade weil man noch mit den Gedanken im Alltag verhaftet ist, da gibt's Methoden für. Also, und das Präludium kann da durchaus eine Methode sein, wenn man eine Kampagne neu startet. Okay, das heißt, diese Folge war unter dem Titel gestellt Präludium als als Kampagnenstart. Eine Charaktereinführung als Präludium. Nee, ich würde also schon sagen, Präludium ist ein Teil einer Kampagne. Also das ist, es ist eine Charaktereinführung, aber eine Charaktereinführung auf lange Sicht. Guck mal, das hätte ich schon wieder anders gesehen. Bei Warhammer wäre das sozusagen für mich deswegen ist das bei mir ja aufgeschoben und nicht aufgehoben. Euch sozusagen nochmal in vielleicht eure Vergangenheit zu entführen und da ein paar Sachen noch zu spielen. Aber das würde ich dann eher aus dem Zweck machen, um ins Setting einzuführen. Also im Grunde kann die Motivation kann ja unterschiedlich sein. Ich kann entweder in das Abenteuer einführen, ins One-Shot, ich kann natürlich auch in die Kampagne einführen, ist ja wahrscheinlich dasselbe Stilmittel. Ja, ich kann aber auch die, jetzt vielleicht wie das bei Vampire eher gestrickt ist, die Charaktere selbst nochmal einführen und darauf den Fokus legen. Warum bist du so, wie du bist? Und nicht, was kommt denn gleich deswegen? Und bei Warhammer jetzt, also in meinem Fall wäre es ja, okay, das ist vielleicht der seltenste Fall, weil, also einfach nur deswegen vorausgesetzt, weil ihr das Setting nicht kanntet und ich sozusagen deswegen vielleicht mal so ein euer Alltagleben deswegen spiele, weil ich euch zeigen möchte, weil es in dem Fall kein langweiliger Alltag ist, weil es für euch komplett neu ist und ihr noch nicht wisst, worauf ihr euch da gerade einlasst. Ja klar, man kann natürlich auch die Welt sozusagen durch das Präludium kennenlernen. Aber das noch nie, gerade wenn sich die Welt unheimlich von unserer eigenen Welt unterscheidet, eben so Fantasy- oder Science-Fiction-Szenarien. Das Problem ist nur, das sind jetzt natürlich Sachen, würdest du solche Sachen dann jeden Spielabend machen? Weil du kannst, also mit den Charakteren, klar, das machst du nur einmal, wenn deine Spielgruppe neu erschafft wurde. Aber du kannst natürlich aufs Abenteuer hindeuten, das kannst du natürlich jeden Abend machen. Du könntest jeden Abend ein Präludium machen, sozusagen, das kommt heute. Ja, nee, das würde ich glaube ich nicht machen, das wäre zu anstrengend. Weil dann müsstest du ja immer, du hättest ja dann immer diesen Bruch zwischen dem, was ich, du meinst sozusagen, dass der Teil, der bei einer Fernsehserie vor dem eigentlichen Theme kommt, ne, vor dem Intro sozusagen. Ja, oder das, was eher am Ende der letzten Serie lief, nach dem Motto, darauf können wir uns freuen. Das wird ja dann, ne, ist ja eigentlich nicht dann als Intro zu gebrauchen. Im Intro wird ja dann eher gezeigt, das war letzte Mal, ne, zur Erinnerung. Ja. Und wir spielen sozusagen, ne. So ähnlich wie das, was wir am Ende unseres Primetime-Adventures-Experimentes hatten. Ja, genau. Ja. Ne, könnte man sogar machen. Aber ich glaube, das werden wir nochmal in einer extra Episode besprechen, wenn wir uns wirklich nur mit dem Anfang eines Spielabends beschäftigen. Dann bleiben wir noch einmal kurz beim Thema Präludium. Ja. Dann die Frage wollte ich dann doch noch loswerden. Wie intensiv würdest du dich darauf vorbereiten? Was würdest du da sozusagen dir selbst abverlangen, wenn du... Weil du ja jetzt eher der Fan davon wärst, das kürzer zu halten und ich habe schon rausgehört, eher so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Was genau würdest du dann dafür opfern, sozusagen? Also den Plan, wie das ablaufen soll, den würde ich schon notieren. Also Charaktere, die reinkommen, ne, der Ablauf der Handlung selbst ist fest, sozusagen. Mhm. Und, aber den Rest, ich würde, da ich ja ein Favorit bin von diesem Living Cities, ich würde das dann die Spieler machen lassen und ihnen dann die Aufgabe zuschieben. Aber du würdest sie natürlich davon dann in Kenntnis setzen, nach dem Motto, du bist jetzt vielleicht der Taxifahrer, aber du weißt, dass du nicht nur ein Taxifahrer bist, denn du bist der Ghoul des mächtigen Vampirs du möchtest dein Opfer jetzt in die und die Seitengasse fahren. Genau, so will ich das machen. Und in der Seitengasse wartet dann der Vampir und das ist dann der dritte Spieler und der hat auf seiner Karte stehen, du möchtest, du umgarnst jetzt diesen, den Menschen und dann beißt du ihn und mach das auf eine möglichst effektvolle Art und Weise. Und so ähnlich wird das dann laufen. Ja, und dank Living Cities Konzept, musst du sozusagen nur die Rahmenhandlung vorgeben und kannst gleichzeitig sehr, sehr gespannt darauf sein, als Spielleiter, was deine Spieler da wieder abziehen, ne? Ja, und du kannst natürlich dann auch als Spielleiter selbst noch eingreifen, indem du eben einen Zwischenfall inszenierst, wie zum Beispiel ein, was weiß ich, dann taucht plötzlich... Oh, der gegnerische Clan taucht auf oder der Konkurrent. Genau, und dann müssen die sozusagen dann die Spieler, die ihre Rolle haben und gedacht haben, ah ja, so wird das hier alles laufen, ne? Ich kann den Menschen mir jetzt ja gleich nehmen und ihn aussaugen. Dann kommt allerdings noch eine kleine Komplikation rein. Und die dann von Spielleiterseite auskommt, damit der Spielleiter sich nicht langweilt. Das ist natürlich hart, wenn dir das, da ist dann wieder die Frage, wenn du das beim ersten Mal, also wenn du das machst, musst du das bei jedem machen. Ne? Klar. Also, klar. Das ist dann wieder. Aber ich denke, man wird, auch wenn man sozusagen 4 oder 5 Spiele hat, genug Ideen für Präludien wird man, denke ich, haben. Außerdem hat ja jeder Spieler einen anderen Hintergrund. Also jeder Spieler, man muss es natürlich dem Hintergrund anpassen. Das heißt also, wenn der eine Spieler Bankangestellter ist, dann wird er sich wahrscheinlich vielleicht nicht gerade in die Slums irgendwo aufhalten. Aber man baut dann eben mit dem Hintergrund, baut man dann so eine schöne Geschichte. Und ich denke, das ist durchaus möglich. Aber so viel Arbeit, klar, je mehr Arbeit man reinsteckt, umso schillernder und umso aufregender kann das natürlich werden. Aber man möchte ja kein reines Railroading in diesem Präludium dann gestalten. Ne? Auch wenn, klar, das Ende ist gesetzt, er wird gebissen, er wird entführt, er wird zu einem Werwolf oder er wird erwacht. Ja, eben. Das ist, darauf ziehe ich die Frage ab sozusagen. Ne? Aber da muss ich sagen, wer ist das Living Cities Konzept in dem Fall ein guter Ausweg? Also, wie gesagt, ich hätte vorher die ganz einfache Variante gewählt, die drei irgendwie zusammen zu farmen, weil ich einfach es nicht leiden kann, unnötig die Spieler voneinander zu trennen und, ne, beziehungsweise und die Gruppen zu teilen. Genau. Ja. Das meine ich immer, sollte unter allen Umständen verhindert werden. Und ja, aber gleichzeitig hätte ich natürlich dann Probleme, ja, müsste ich beim Realismus natürlich deutlich zurückstecken, weil das nicht immer einfach ist, sich ja, den Spielern zu erklären und offen Ausreden dafür zu finden, warum jetzt alle drei Leute am selben Ort sind, vom selben Vampir gebissen werden. Naja, vom selben Troll entführt werden. Ja, oder, ja, ne, einmal alle drei mitgenommen. Ja, oder was, ne, warum die. Ja, wobei bei Warhammer könnte ich das vielleicht noch eher verstehen. Wobei, da wäre dann die Frage, warum sitzen die dann, obwohl die von den unterschiedlichsten Planeten kommen, in den unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, warum sind die denn gerade während des Festes des Gouverneurs da und konnten den jetzt heldenhaft retten? Und dann wäre gleichzeitig wieder die Frage, warum können sie ihn denn retten? Was haben sie denn da gemacht? Und ja, da muss ich das irgendwie stricken, dass die das auch tun, dass die in der Lage sind, sich so zu präsentieren, dass sie den Gouverneur auch retten. Ansonsten hat der ganze Spieleabend ja keinen Sinn. Ja. Nee, also ich würde das wirklich mit jedem Einzelnen machen. Und wenn man es wirklich ohne Living Cities macht, sollte man es kurz halten. Also ja, du hast vorhin kurz gesagt, nur fairerweise, um zu sagen, was hältst du denn überhaupt von deinem eigenen Vorschlag, dass man sich vorher mit den Leuten einzeln trifft? Ja, kann man machen. Wenn man unheimlich viel erzählen möchte, wenn man wirklich sehr viel in das Charakterspiel reingehen möchte, ist so ein so ein Solo-Abenteuer, sage ich mal, mit dem Spielleiter durchaus machbar. Allerdings glaube ich, und also in unserer Runde wäre es zum Beispiel gar nicht machbar, denn ich glaube, wir haben an sich schon so wenig Zeit, dass wir dafür für Solo-Runden überhaupt keine Zeit hätten. Was man, denke ich, so gut machen kann, ist ja so Hintergrundgeschichten kurz abklären. Also es ist eben was anderes, wenn man eben kurz am Telefon miteinander spricht, man muss sich auch nicht treffen, und kurz die Hintergrundgeschichte so ein bisschen anpasst oder sowas, das ist machbar. Aber das Spielen, ich meine, das ist ja, wir wollen ja, ist ja ein Gesellschaftsspiel. Wir wollen uns ja eben zusammentreffen und zusammen die Geschichte erzählen. Das wäre mein großes Gegenargument gewesen. Ich weiß nicht, das widerspricht da meiner Vorstellung von dem Rollenspielabend, dass ich mich mit meinen Kumpels hinsetze und dann einen tollen Abend verbringe. Und da ist nicht drin, mich sozusagen alleine mit dem Spielleiter jetzt auseinanderzusetzen und also es kann nützlich sein, wenn man eben sehr, sehr viel spielen möchte, also das sehr ausgestalten möchte, dieses Präludium. Aber letztendlich ist es meiner Meinung nach nicht nötig. Gut, das war dann unsere Episode zum Thema Präludien für im Grunde alle Rollenspielsysteme, wenn man so möchte. Und ja, in der nächsten Woche gibt es dann hoffentlich eine neue Episode. Allerdings werden wir den Tag von Mittwoch auf Freitag verändern müssen. Aus zeittechnischen Gründen ist es nicht mehr möglich, mittwochs die Episode online zu stellen, da wir sonntags immer aufzeichnen. Die Bearbeitungszeit ist da etwas knapp. Und die Zeit wollen wir dem Daniel doch gönnen, oder? Ich muss leider sagen, dass ich die Zeit im Moment doch brauche, da ich mit Arbeit überschüttet bin. Ja, hast du schon was von der neuen Ausgespielt-Episode gehört, Matthias? Nee, noch nicht, aber ich schaue schon immer regelmäßig jetzt da. Also, hoffen wir, dass sie bald kommt. Ich bin sehr gespannt, ich bin fürchterlich gespannt. Ja. Gut, dann bis zur nächsten Woche dann. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Auf bald.